Erster Gott schickt Nathan zu David. Nathan erzählt David eine Geschichte. Es gibt zwei Männer in einer Stadt. Einer ist reich. Einer ist arm. Zweiter, der reiche Mann, hat sehr viele Schafe und Rinder. Dritter, der arme Mann, hat nur ein kleines Lamm. Er liebt das Lamm sehr. Es isst und trinkt bei ihm. Es ist wie ein Kind für ihn. Vierter, ein Gast kommt zum reichen Mann. Der reiche Mann will seine Tiere behalten. Er nimmt das Lamm vom armen Mann. Er kocht es für seinen Gast. Fünfter, David wird sehr wütend. Er sagt zu Nathan, dieser Mann muss sterben. Das schwöre ich bei Gott. Sechster, er muss dem armen Mann 4 Lämmer geben. Er war böse und hatte kein Mitleid. Siebter, Nathan sagt zu David, du bist dieser Mann. Gott hat dich zum König gemacht. Er hat dich vor Saul gerettet. Achter, Gott hat dir alles gegeben. Er hat dir Häuser und Frauen gegeben. Er hätte dir noch mehr gegeben. Neunter, warum hast du Gottes Wort missachtet? Du hast Uria getötet. Du hast seine Frau genommen. Feinde haben ihn getötet. Zehnter, jetzt wird es immer Krieg in deinem Haus geben. Du hast Gott nicht geachtet. Du hast die Frau von Uria genommen. Elfter, Gott sagt, ich bringe Unglück über dein Haus. Ein anderer Mann wird bei deinen Frauen sein. Alle werden es sehen. Zwölfter, du hast es heimlich getan. Aber Gott tut dies vor ganz Israel. Alle werden es am Tag sehen. Dreizehnter, David sagt, ich habe gegen Gott gesündigt. Nathan sagt, Gott vergibt dir. Du wirst nicht sterben. Vierzehnter, aber du hast Gott beleidigt. Darum muss dein kleiner Sohn sterben. Fünfzehnter, Nathan geht nach Hause. Gott macht das Kind von David krank. Sechzehnter, David betet zu Gott für das Kind. Er isst nichts. Er liegt die ganze Nacht auf dem Boden. Siebzehnter, seine Diener wollen ihm helfen. Er soll aufstehen. Aber David will nicht. Er isst nichts mit ihnen. Achtzehnter, nach 7 Tagen stirbt das Kind. Die Diener haben Angst. Sie wollen es David nicht sagen. Neunzehnter, David sieht seine Diener flüstern. Er weiß, das Kind ist tot. Er fragt, ist das Kind tot? Sie sagen, ja. Zwanzigster, David steht auf. Er wäscht sich und zieht neue Kleider an. Er betet zu Gott. Dann isst er etwas. Einundzwanzigster, seine Diener fragen, warum tust du das? Als das Kind lebte, hast du geweint. Jetzt ist es tot und du isst. 22. David sagt, ich habe gehofft, Gott hilft mir. Vielleicht lässt er das Kind leben. 23. Jetzt ist es tot. Ich kann es nicht zurückholen. Ich werde zu ihm gehen. Aber es kommt nicht zu mir. 24. David tröstet seine Frau Bathseba. Sie bekommen einen Sohn. Er heißt Salomo. Gott liebt ihn. 25. Gott schickt Nathan. Nathan gibt dem Kind einen besonderen Namen. Der Name bedeutet, Gott liebt ihn. 26. Job kämpft gegen die Stadt Rabba. Er nimmt einen Teil der Stadt ein. 27. Job schickt Boten zu David. Er sagt, ich habe die Wasserstadt erobert. 28. Komm jetzt mit deinen Soldaten. Erobere du die Stadt. Sonst sagen die Leute, ich habe sie gewonnen. 29. David sammelt alle Soldaten. Er zieht nach Rabba. Er kämpft und gewinnt die Stadt. 30. Er nimmt dem König die goldene Krone weg. Die Krone ist sehr schwer. David setzt sie auf seinen Kopf. 31. Er führt die Leute aus der Stadt weg. Sie müssen schwere Arbeit machen. Dann geht David nach Jerusalem zurück.